haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der mörderische Reigen. Ich traf mich mit meiner Klientin im Garten vor einem baufälligen Haus. Der Garten sah aus, als wäre er letztes Mal vor 30 Jahren von einem Menschen betreten worden. Am Haus fehlten einige Fensterscheiben und ein Fensterladen hing schief und baumelte wie ein Damoklesschwert über unseren Köpfen. Von der Bank kriegen wir nichts mehr. Um meinem Bruder fehlt das Geld und das handwerkliche Geschick, um das Haus wieder auf Vordermann zu bringen. So wie es aussieht, könnte bereits der nächste Herbststurm des Hauses Schicksal endgültig besiegeln. Ich weiß, aber was soll ich tun? Mein Bruder möchte es nicht verkaufen, aber auch nichts instand stellen. Und jetzt geht alles Geld für den Anwalt und für Sie drauf. Jetzt übertreiben Sie aber. Ich koste in der Woche etwa so viel, wie ein Anwalt kostet, wenn er ein Fax verschickt. Ach. Wenn dieser Albtraum endlich vorbei wäre. Die Leiche lag hier im Garten. Da, auf der eisernen Sitzbank. Ach. Was für eine Ironie. Auf der Sitzbank ist wahrscheinlich 30 Jahre lang niemand gesessen. Und dann saß da plötzlich eine Leiche. Der Tote saß aufrecht. Ein Nachbar hat ihn gesehen und die Polizei verständigt. Mein Bruder war zu der Zeit in Deutschland an einem Billardturnier. Und trotzdem wurde ihr Bruder umgehend verhaftet. Der Mann ist erschossen worden und mein Bruder ist im Besitz einer Waffe, die allerdings spurlos verschwunden ist. Gibt es eine Verbindung zwischen dem Toten und Ihrem Bruder? Nicht, dass ich wüsste. Mein Bruder schweigt. Er spricht nicht einmal zu seinem Anwalt. Das ist natürlich blödsinnig. Aber mein Bruder war schon immer stur. Und Sie glauben, dass jemand anderer den Mann getötet hat? Hier, im Garten? Ich glaube, dass jemand die Leiche hier entsorgt hat. Ein Toter, erschossen, sitzt aufrecht auf einer Sitzbank im Garten. Also das ist doch nicht normal, oder? Das ist tatsächlich ungewöhnlich, zumal es vergangene Woche fast immer geregnet hat. Da hätte sich der Tote wenigstens einen Regenschutz anziehen können. Jemand hat den Toten hier abgeladen, um meinen Bruder zu belasten. Suchen Sie diesen jemand und finden Sie ihn rasch. Sie wusste nicht viel über den Toten und nicht viel mehr über ihren Bruder. Ich schaute mich im Garten um und blieb mehrmals im stachligen Gestrüpp hängen. Eine Katze fauchte mich an und ein Vogel beobachtete mich skeptisch, machte aber keine Anstalten wegzufliegen. Es gab keine Fuß- oder Reifenabdrücke zu bewundern. Deshalb fuhr ich dorthin, wo man Spuren sammelte und Kreuzworträtsel löste. Üble Sache, Maloney. Der Mann ist mit einem gezielten Schuss in den Kopf getötet worden. 9 mm. Genau das Kaliber, das Herr Glor benutzte. Wahrscheinlich eine Walther P-38. Noch wissen wir nicht, wer der Mann war, als er noch lebte. Glors Schwester glaubt, dass jemand die Leiche im Garten abgelegt hat. Wir haben das analysiert, Maloney. Es gab nur wenige Trittspuren im Garten und die stammten alle von einem Mann mit Schuhgröße 43. Das ist Glors Schuhgröße. Was sagt Glor zu den Anschuldigungen? Er lacht. Er lacht? Wie ein Verrückter, Maloney. Die Staatsanwaltschaft liest ihm vor, was ihm vorgeworfen wird, und er lacht. Aber uns kann er nicht hereinlegen. Wir kennen unsere Pappenheimer. Macht auf verrückt, um mildernde Umstände zu kriegen. Glor ist vorbestraft. Wussten Sie das? Hat er schon einmal einen Mann auf einer Sitzbank erschossen? Ladendiebstahl, eine Schlägerei, ein Einbruch und ein Autodiebstahl. Die übliche Verbrecherkarriere. Statistisch gesehen beginnt jeder Mord mit einem Ladendiebstahl. Ich finde deshalb, man sollte Ladendiebe lebenslänglich hinter Gitter bringen. Es würde den Staat zwar etwas kosten, aber dafür könnten die Geschäfte ihre Margen senken und wir müssen nicht auf die deutschen Discounter warten, um endlich billig einkaufen zu können. Man könnte auch die Gefängnisse mit Polizisten füllen. Das wäre wahrscheinlich abschreckend genug für potenzielle Verbrecher. Egal, Maloney, Glor ist der Täter. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er gesteht. In der Zwischenzeit können Sie ruhig ein wenig herumschnüffeln. Vielleicht finden Sie ja noch eine zweite Leiche. Aber einen Rabatt kriegt Glor dafür nicht. Ich muss jetzt weitermachen, Maloney. Ein Kiosk verschenkt für jedes Kreuzworträtselheft, das an einem Tag vollständig und richtig gelöst wurde, ein neues Heft. Ich bin jetzt schon seit 13 Tagen dabei. Tag für Tag ein neues Rätsel. Umsonst. Das ist doch toll, Maloney. Ihr zeigte auf ein Heft, das bereits zur Hälfte mit Worten gefüllt worden war. Ich fuhr zurück in jene Straße, an der jener Garten lag, in dem die Leiche gefunden worden war. Direkt gegenüber stand ein kleines Haus, in dem ein kleiner alter Mann lebte, der einem ganz besonderen Hobby nachging. Ich stehe hier am Fenster Tag für Tag und einmal in der Stunde drücke ich auf den Auslöser. Das mache ich jetzt schon seit 8 Jahren. Nachts verwende ich einen speziell lichtempfindlichen Film. Viel sieht man zwar nicht, aber es geht auch mehr ums Prinzip. Über 70.000 Fotos sind schon zustande gekommen. Jetzt ist es gleich wieder soweit. Und was erhoffen Sie sich von der Knipserei? Ehrlich gesagt, ein bisschen Ruhm, ein bisschen Berühmtheit. Mit 70.000 Fotos, die immer das gleiche Motiv zeigen. Es ist verrückt und es ist einmalig und das mögen die Leute. Seit ein junger Mann meine Fotos als Bildergalerie im Internet veröffentlicht, habe ich weltweit einen Fanclub. Die Kamera ist auf Nachbars Garten ausgerichtet. Diese hier schon. Sie arbeiten mit mehr als einer Kamera. Die zweite Kamera ist auf die Straße gerichtet. Das ist für die Leute, die actionorientiert sind. Und die bedienen Sie auch einmal in der Stunde? So ist es. Wobei ich nachts auf Automatik schalte. Das ist heute alles machbar. Ein ETH-Student hat das für mich eingerichtet. So komme ich zu 4 bis 5 Stunden schlafen. Anfänglich habe ich nur zwischen den Aufnahmen geschlafen. Das geht. Hat die Polizei Sie befragt wegen der Leiche? Die waren einmal hier, ja. Ich habe ihnen gesagt, dass sie die in Frage kommenden Fotos anschauen können, aber da ist nichts drauf. Sitzen Sie auch zwischen den Aufnahmen am Fenster? Ja, weil das ist spannend. Ich bin der Einzige, der weiß, was zwischen den Aufnahmen geschieht. Ich habe darüber auch schon Vorträge gehalten. Ist Ihnen in den Tagen, bevor die Leiche gefunden wurde, etwas aufgefallen? Nichts Besonderes. Nur, dass es mit Chlor weiter bergab ging. Wie meinen Sie das? Ja, er kam fast jeden zweiten Abend betrunken nach Hause. Bis vor kurzem aber noch allein und zu Fuß. Vor ein paar Tagen aber musste ihn jemand nach Hause wagen. Völlig betrunken war der Chlor. Der Deutsche musste ihn über die Schulter nehmen und reintragen. Sie haben gesehen, wie ein Deutscher Herrn Chlor in sein Haus getragen hat? Ja, es war Nacht und ich sehe nicht mehr so gut. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es so war. Den Deutschen habe ich wiedererkannt, groß wie er ist. Und wie heißt der Deutsche? Keine Ahnung. Die Leute nennen ihn nur den Deutschen. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Soll ich vor Ihrem Haus auf und ab gehen, bis Sie mich geknipst haben? Nein, aber Sie könnten für mich einkaufen. Da drüben auf dem Tisch liegt eine Liste. Da drüben auf dem Tisch liegt ein Buch. Ich kaufe nur 2-mal im Jahr ein. Ich mag keine Frischprodukte. Dosen und Gläser, alles eingemacht und jahrelang haltbar. Ich würde veranlassen, dass Sie auf meiner Internetseite lobend erwähnt werden. Sogar Japaner lesen das. Er nickte verständnisvoll, als ich ihm erklärte, dass Japaner selten meine Dienste in Anspruch nehmen. Schließlich zeigte er mir ein Dutzend Fotos, auf denen immer die gleiche Perspektive zu sehen war. Ich zog es vor, die Perspektive zu wechseln und dem Deutschen einen Besuch abzustatten. Der Deutsche hieß Kringel und er war nicht sonderlich erbaut über meinen Besuch. Ich besitze keine Messer, die Sie schleifen könnten. Ich benötige niemanden, der den Garten macht und ich kann nicht abstimmen und wählen. Und ich habe auch nicht vor, einer obskuren Sekte beizutreten. Sie scheinen nicht gerade die besten Erfahrungen mit Schweizern gemacht zu haben. Ich habe wunderbare Erfahrungen mit Schweizern gemacht. Es gibt allerdings gewisse Bräuche, die mir ziemlich fremd sind. Woher stammt der Brauch, Leichen in Nachbarsgarten zu entsorgen? Wovon reden Sie? Sie wissen genau, wovon ich rede. Sie haben in Herrn Glors Garten eine Leiche entsorgt. Wer sagt das? Ich sage das. Und ein Nachbar hat sie dabei fotografiert. Sie sind nicht von der Polizei? Nein, diesem seltsamen Brauchtum gehöre ich nicht an. Gut, dann mache ich Ihnen einen Vorschlag. 5.000 Franken und Sie vergessen die Angelegenheit. Das klingt gut, aber für 5.000 Franken riskiert unsereins keine Gefängnisstrafe. Sind Sie von der Presse? Ich bin Privatdetektiv. Oh, das ist gut. Manchmal denke ich das auch, aber es gibt Tage, da bezweifle ich, dass es wirklich gut ist, einer zu sein. Sie werden ab sofort für mich arbeiten. Was jetzt nun? Soll ich für Sie arbeiten oder schweigen? Beides. Sie sollen herausfinden, wer die Leiche in meinen Garten gelegt hat. Die Leiche lag in Ihrem Garten und Sie haben sie später in Glors Garten gelegt. Genau so war es. Ich habe erst gerade einen neuen Job angetreten, in dem Vertrauen die halbe Miete ist. Dieses Haus gehört meinem Vorgesetzten. Da kann ich doch nicht gleich zur Polizei rennen, wenn ich abends eine Leiche im Garten finde. Der Mann ist erschossen worden, das war mir sofort klar. Also, was ist? Übernehmen Sie den Job. Ich hörte ihm noch eine Weile zu und bat um eine Nacht Bedenkzeit. Die Hälfte der Nacht verbrachte ich in einer Bar. Jeweils zur vollen Stunde bestellte ich mir ein neues Glas Whisky und dachte dabei an den alten Mann, der sinnlos drauflos knipste. Der neue Tag begann mit zwei Klienten der Leiche. Meine erste Klientin hieß noch immer Frau Glor und ihr Bruder war noch immer im Gewahrsam der Polizei. Offenbar war ihr doch nicht so viel daran gelegen, dass er rasch wieder in Freiheit kam. Ich bin natürlich froh darüber, dass mein Bruder entlastet wird. Andererseits bin ich auch froh darüber, dass er Zeit hat, um zur Besinnung zu kommen. Sie möchten, dass er in Untersuchungshaft bleibt? Ein paar Tage noch. Ich glaube, er ist auf dem Weg, zu Jesus zu finden. Sitzt er in der Zelle nebenan oder ist es einer der Aufseher? Der Glaube kann einen Menschen verändern. Ich hoffe, dass sich mein Bruder verändert, ja. Alkohol, Spiel und unsteter Lebenswandel. Was habe ich bis heute darunter gelitten? Es war höchste Zeit für eine Zäsur in seinem Leben. Der Mann, der Ihrem Bruder die Leiche in den Garten gelegt hat, behauptet, dass ihm das Gleiche widerfahren ist. Ich soll herausfinden, wer ihm die Leiche vermacht hat. Wer war eigentlich der arme Mann? Die Polizei arbeitet stetig, aber langsam. Vermutlich wird die Identifikation erst in 5 bis 10 Jahren erfolgen und auch eher zufällig. Dann Sie jetzt für mich und für den Deutschen. Kennen Sie Herrn Kringe? Ich habe nur von ihm gehört. Soll ganz nett sein. Ich schlage Ihnen vor, dass ich heute weiter ermittle. Und falls ich nicht weiter komme, werde ich Herrn Kringe nahelegen, sich der Polizei zu stellen. Glauben Sie, dass ein anderer Nachbar der Täter ist? Davon gehe ich aus. So. Wer sich die Mühe macht, eine Leiche zu entsorgen, der tut dies normalerweise in einem Wald, einem Feld oder im Wasser. Eine Leiche in einem fremden Garten zu deponieren, ist viel zu gefährlich, es sei denn, man hat gute Gründe dafür. Damit kenne ich mich nicht aus. Ich habe zwar auch schon Kriminalromane gelesen, ja, aber mir hat nie eingeleuchtet, weshalb Menschen solche Verbrechen begehen. Also ich persönlich glaube, dass die schlechte Ernährung ein Hauptfaktor ist. Aha. Man liest selten von einem Mörder, der sich gesund ernährt, nein. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Ich verzichtete darauf, ihr meinen Speiseplan der Woche zu erzählen. Vermutlich hätte mich das in ihren Augen zu einem potenziellen Massenmörder gemacht. Da das Kantinenessen im Polizeipräsidium nicht besser war als das, was ich täglich aß, fühlte ich mich von Mördern umgeben, als ich dort eintraf. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Wo man hinsieht, Terror, Hunger, Krankheiten und Plasmafernseher. Alles digital, damit das Elend noch besser zur Geltung kommt. Früher waren die traurigen Ereignisse schwarz-weiß. Und das war angemessen. Heute ist alles bunt und in Dolby Surround. Was zweifellos den Charakter verdirbt. Apropos Charakter, hat vielleicht einer der ermittelnden Polizisten ganz zufällig herausgefunden, wer der Tote auf der Gartenbank war. Und ob wir das wissen, Maloney, der Mann war ein einschlägig vorbestrafter Einbrecher. Dann wurde er vielleicht in Notwehr erschossen. Herr Glor hat den Mann erschossen und es war keine Notwehr. Dafür gibt es keinerlei Hinweise. Wenn dieser Glor nur nicht so albern lachen würde. 2 Staatsanwälte, die ihn befragen, haben ihren Dienst quittiert und wechseln in die Privatwirtschaft. Und der Dritte benötigt bereits psychologische Hilfe. Vielleicht benötigt der Glor auch psychologische Hilfe. Alles nur gespielt. Der Mann ist intelligent und er glaubt, dass er uns zum Lachen halten kann. Wir aber sind intelligenter. Und wir haben Ausdauer. Einer unserer Polizisten ist Schweizer Meister im Pfahlsitzen. Tagelang kann er auf einem Pfahl ausharren. Mit dieser Ausdauer kann man jeden Mörder überführen. Und weshalb setzen Sie den Pfahlsitzer nicht auf den Fall an? Geht nicht, Maloney, der Mann ist zur Kur. Man hat ihm 2 Stahlplatten ins Gesäß implantiert, wegen der Abnutzungserscheinungen. Und weil seine Frau das so wollte. Jetzt ist er 8 Monate vom Dienst suspendiert und er kann nur auf dem Bauch sitzen. Also ich meine, nur auf dem Kopf liegen. Das macht er alles nur für die nächste Medaille. Doch toll, Maloney. Eine Stunde später übte ich mich in der Disziplin der Schreibtischsitzer, hielt es aber nur ein paar Minuten aus. Und eine Medaille kann man damit sowieso nicht gewinnen. In der Nachbarschaft von Herrn Kringe, meinem zweiten Klienten, traf ich auf Frau Nutli. Als sie mich sah, begann sie sogleich ihre Messer zu wetzen. Ich versuche alles zu reparieren oder instand zu halten, damit es möglichst lange hält. Leider sind die meisten Gebrauchsgegenstände heute so gemacht, dass sie nicht länger als ein Jahr halten. Dieses Messer ist schon 100 Jahre alt. Leben Sie ganz alleine in dem schönen Haus? Mein Mann ist vor 3 Jahren im Privatflugzeug zusammen mit seinem Chef abgestürzt. Wir hatten keine Kinder und ich möchte auch keine Kinder. Und heiraten möchte ich auch nicht mehr. Sie sind zu jung, um sich vom Leben abzuwenden. Das sagt meine Mutter auch immer. Sie schickt ab und zu Männer vorbei oder lässt mich zu öden Partys einladen. Dabei habe ich längst einen neuen Freund. Wir sehen uns einmal in der Woche. Das genügt. Haben Sie von der Leiche gehört, die im Garten eines Nachbarn gefunden wurde? Ja. Wenn ich einen Menschen umbringen würde, dann würde ich es unmittelbar der Polizei melden, damit seine Organe transplantiert werden können. Sie können das Messer ruhig wieder senken. Meine Organe taugen nicht mehr viel. Ich habe Sie gestern gesehen. Als sie bei Humbel waren, hat der Spinner den Mörder fotografiert? Nein, aber er lieferte wichtige Hinweise. Die kann ich Ihnen auch liefern. Tatsächlich. Haben Sie den Mord beobachtet? Ich schlafe nachts nicht gut, trotz Tabletten. Deshalb sitze ich manchmal im Garten und schaue zu den Sternen hoch. Früher glaubte man, dass die Sterne die Seelen verstorbener Menschen sind. Ein schöner Gedanke. Finden Sie nicht? Sie saßen nachts im Garten und haben etwas gehört oder gesehen. Gesehen. Eine Sternschnuppe. Ist es ein Toter, der zurückkehrt auf die Erde? Vielleicht. Wer weiß? Ich glaube, dass mein Mann immer noch anwesend ist. In irgendeiner Form. Und ich glaube, dass ich noch lange hier anwesend sein werde, wenn Sie nicht endlich zur Sache kommen. Ich habe Herrn Setz gesehen. Und wer ist Herr Setz? Ein anderer Nachbar. Vielleicht schläft er auch schlecht. Hoffentlich. Sie mögen ihn nicht. Er ist mir 1 Jahr lang ziemlich auf den Wecker gegangen, wollte sich um mich kümmern. Sie wissen schon, schöne Witwe und viel Geld. Hat er Sie heimlich im Garten beobachtet? Ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Er trug einen Teppich aus seinem Haus. Einen Teppich? Mitten in der Nacht? So ist es. Ein ziemlich schwerer Teppich. Es sah fast so aus, als wäre darin etwas eingewickelt gewesen. Sie verstehen? Ich verstand und sie zeigte lächelnd mit der Messerspitze auf meine Gürtelschnalle. Da ich nicht wusste, ob sie mit ihrer Aussage nur dem aufdringlichen Nachbarn schaden wollte, zog ich es vor, den Herrn direkt zur Rede zu stellen. Er trank eine Flasche Bier und starrte auf eine weiße Wand über einem Aquarium. Die Fische langweilen mich. Alles langweilt mich. Sie könnten es mit Arbeit versuchen. Arbeit langweilt mich mehr als alles andere. Zudem wurde ich wegrationalisiert. 100 von 1500 Stellen. Ich war einer der 100. Bald kann ich mir dieses Haus nicht mehr leisten. Dann werde ich zum Sozialfall. Und die Stadt muss mich in einem Hotel unterbringen. Für Sie gibt es auch einfache 2-Bettzimmer am Stadtrand. Damit Ihre persönliche Sicherheit gewährleistet ist, gibt es eine schöne Mauer, Stacheldraht, Alarmanlage und Aufsichtspersonal umsonst. Ja, worauf wollen Sie hinaus? Ich dachte, Sie ermitteln in einem Mordfall. So ist es, so ist es. Jemand hat gesehen, wie Sie einen Teppich aus Ihrem Haus getragen haben. Na und? Ich transportiere täglich Dinge aus meinem Haus in den Garten und wieder zurück. Das ist besser als all diese idiotischen Fitnessgeräte. Fitnessgeräte langweilen mich. Alles langweilt mich. Ja. Die Polizei würde zweifellos Spuren finden, vielleicht sogar Blut. Soll ich die Polizei verständigen? Die Polizei langweilt mich. Alles langweilt mich. Sie haben den Mann erschossen und die Leiche in Herrn Kringes Garten gelegt. Also gut, ich gebe es zu. Die Leiche war im Teppich und ich habe sie zu Kringe gebracht. Die Deutschen langweilen mich Alles langweilt mich. Weshalb haben Sie den Mann erschossen? Ich habe ihn nicht erschossen. Er lag vor der Tür, als ich nach Hause kam. Er lag tot vor Ihrer Tür? Ja, das sagte ich doch schon. Er war tot und ich hatte keine Lust auf die Fragen der Polizei. Deshalb habe ich ihn entsorgt. Reicht das jetzt? Höre, langweile mich. Alles langweilt mich. Prost. Er leerte die Flasche und ich ging. Am zweiten Abend meiner Ermittlungen hatte ich bereits den dritten Mann ausfindig gemacht, der behauptete, die gleiche Leiche entsorgt zu haben. Der fröhliche Reigen schien kein Ende zu nehmen. Am Ende war die Leiche quer durch alle Stadtteile transportiert worden und niemand fühlte sich bemüßigt, die Polizei zu verständigen. Meine erste Klientin zeigte sich über die Entwicklung wenig erbaut. Mein Bruder ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden, weil keiner der Staatsanwälte mehr bereit war, ihn weiter zu verhören. Früher oder später wäre er sowieso freigekommen. Aber er ist seltsam. Er lacht die ganze Zeit. Vielleicht hat er ein Humorvirus abgekriegt. Im Schweizer Fernsehen wird das gratis abgegeben, steckt aber nur jeden zehnten Zuschauer an. Wissen Sie, wer der Mörder war? Einer der Männer, die behaupten, dass sie nichts mit dem Mord zu tun haben. Ich glaube nicht, dass noch jemand involviert ist. Dann war es der Erste. Nicht unbedingt. Die Polizei sucht noch immer nach der Waffe meines Bruders. Vielleicht war sie tatsächlich die Tatwaffe. Wurde bei Ihrem Bruder vor kurzem eingebrochen? Nicht, dass ich wüsste. Ich werde versuchen, mit ihm zu sprechen. Wenn sich sein Zustand nicht bessert, wird er in eine Klinik eingewiesen. Etwa 90% der Arbeit eines Privatdetektivs besteht darin, das zu tun, was zu tun ist. Der Rest ist Intuition und Whisky. Dieser Rest führte mich zu der zweiten jungen Frau, die mit dem Fall zu tun hatte. Diesmal war sie dabei, alte Werkzeuge zu reinigen. Herr Setz, ein Mörder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie waren es, die mich auf die Idee brachte. Ich habe gesehen, wie er diesen Teppich aus dem Haus geschleppt hat. Und ich habe in seinem Garten etwas gefunden. Sie waren in seinem Garten? Neugierde ist kein Delikt, oder? Neugier tötet die Katze, wie der Engländer sagt. Ein Stück Kreide. Sie haben in Herrn Setzgarten ein Stück Kreide gefunden. Nicht im Garten, direkt vor seiner Haustür. Da, wo nach seiner Schilderung die Leiche lag? Offenbar. Und was haben Sie mit der Kreide gemacht? Aufbewahrt natürlich. Es gibt keinen Grund, etwas wegzuwerfen, das man irgendwann noch gebrauchen kann. Mit diesem Grundsatz würde ich innerhalb weniger Wochen mein Büro zumüllen. Mein Haus ist groß genug. Und ich habe genug Geld, um ein noch größeres zu kaufen. Ich persönlich ziehe ein kleines Büro mit großen Abfalleimern vor. Möchten Sie die Kreide sehen? Tragen Sie die Kreide auf sich. Das würde Ihnen gefallen, nicht wahr? Ihr neckisches Grinsen blieb mir noch lange in Erinnerung. Genauso wie das Stück Kreide, das sie mir feierlich aushändigte. Nach einem stundenlangen Gespräch bei der Polizei schaffte ich es, alle direkt Beteiligten im Garten des sichtlich mitgenommenen Herrn Glors zu versammeln. Folgendes. Die Leiche ist eine Leiche, wurde aber nicht da zur Leiche, wo die Leiche immer wieder als Leiche auftauchte. Die Leiche wurde von Garten zu Garten weitergegeben und der Mörder ist ein Gärtner. Dann kann ich ja wieder gehen. Gartenarbeiten langweilen mich. Alles langweilt mich. Sie bleiben hier. Oder ich verhafte Sie auf der Stelle. Wenn mein Arbeitgeber erfährt, dass ich in einen Mordfall verwickelt bin, dann streicht er mir den 16. Monatslohn. Es gibt Leute, die froh sind, wenn sie überhaupt etwas verdienen. Wir sollten den Fall rückwärts lösen. Zuerst war die Leiche in Herrn Glors Garten. Ja, weil ich sie da hingebracht habe. Sie geben also zu, illegal eine Leiche transportiert zu haben. Ja, was sollte ich tun? Hätte ich mich bei der Polizei gemeldet, wäre ich meinen 15. Monatslohn losgeworden. Das ist unglaublich. Ich verlange umgehend nach einer Stelle mit 50 Monatslöhnen. Ich bin qualifiziert. Sie halten den Mund, Herr Glor. Was sagen Sie zu dem Mord? Er ist verrückt. Er ist der Mörder. Das ist ein Satz, den ich unterschreiben würde. Was? Der Irre hat den Mann umgebracht? Der Reihe nach. Wer hat wen und weshalb ermordet? Glor hat den Einbrecher ermordet, warum auch immer. Und er hat die Leiche im Garten von Herrn Kringe entsorgt, warum auch immer. Ja, und ich fühle mich unschuldig, warum auch immer. Ich auch. Obwohl Unschuldige langweilen mich. Alles langweilt mich. Sie beide sind mitschuldig. Sie haben den Leichenfund nicht bei der Polizei gemeldet. Genau, Maloney. Für jede Leiche gibt es ein Formular. Ohne Formular gibt es keine Ermittlung. Und ohne Ermittlung keinen Täter. Ohne Täter gibt es keine Gerechtigkeit. Und ohne Gerechtigkeit gibt es keine Gerichtssendungen im Fernsehen. Kann ich jetzt vielleicht wieder diskret zurück an meine Arbeitsstelle? Sie bleiben hier, bis keine Fragen mehr offen sind. Der Reigen begann im Garten von Herrn Glor und dort endete er auch. Was für ein Reigen, Maloney. Weshalb wurde die Leiche bei mir entsorgt? Das müssen Sie Herrn Glor fragen. Ich schulde ihm Geld. Na, und? Sie spielen. Na und? Es ist kein Delikt. Ich fasse zusammen. Herr Glor wurde beim Spielen von einer Leiche überrascht. Ein Privatdetektiv schnüffelte herum, fand aber nichts Gescheites heraus. Eine Leiche kam und ging und kam wieder. Und der Mörder schuldet der Leiche Geld. Umgekehrt. Aber was spielt das schon für eine Rolle? Ja, genau. Und wenn das hier jetzt so weitergeht, dann fahre ich freiwillig zurück nach Deutschland und bewerbe mich für Hartz IV oder für den neuen Bundestag. Ich habe die Leiche bei ihm entsorgt. Leichen langweilen mich. Und ich habe die Leiche bei Glor entsorgt. Und Glor hat die Leiche bei Herrn Setz entsorgt. Die Leiche war aber nur einmal in meinem Garten. Das ist richtig. Moment, Moment. Wollen Sie damit sagen, dass die Leiche beim zweiten Mal unsichtbar war? So ähnlich, aber nicht ganz. Nicht ganz. Bruno Ganz ist also unschuldig. Wer ist Bruno Ganz? Ein berühmter Schweizer. Sänger, Chirurg, Zollfeldmeister oder etwas Ähnliches. Auf alle Fälle berühmt. Nie gehört. Vor der Tür von Herrn Setz wurde Kreide gefunden. Kreide? Herr Glor ist ein Spieler. Er spielt um Geld. Und er spielt Billard. Ja, jetzt verstehe ich. Billardspieler benutzen Kreide. So ist es. Ja, dann hat Glor den Mann getötet, die Leiche in meinen Garten entsorgt. Und am Ende landete die Leiche wieder in seinem Garten. Und genau deshalb ist er verrückt geworden. Der Reihe nach, Maloney. Glor hat die Leiche mit Kreide ermordet und danach im Kringel von Herrn Garten entsorgt. Und dann fand Herr Setz in seinem Garten einen Teppich. Es dauerte 2 Stunden, bis er alle Fakten gebündelt hatte. Glor kehrte nicht mehr aus seiner Verrücktheit zurück, was seine Schwester dazu veranlasste, mir kein Honorar auszubezahlen. Kringe zahlte ebenfalls nicht. Er floh mit seinem BMW nach Deutschland und beantragte Asyl, was ihm prompt 5 Punkte in Flensburg eintrug. So geht das. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der mörderische Reigen.